Ja, goedemorgen, vrouw Lienek. Dit is Micha Katters, Amsterdam, die Nederlander, journalist van verschillende medien op internet. Ik möchte gerne een reactie van de Frankfurter Allgemeine Zeitung op dat boek van Udo Ulfkotte namens Gekaufte Journalisten. Ik heb vorige Woche ook schon angerufen, heb ik mijn nummer hinterlassen, sollte ik terug angerufen werden. Dat had keiner gemacht. Das hat mich ziemlich erstaunt, weil das Buch eigentlich auch großenteils über die FAZ geht und über ja die Tatsache, dass die ganze Zeitung eigentlich nur ganz korrupt ist und eigentlich nicht die Wahrheit schreibt, sondern nur Lüge im Auftrag der machtigen Leute auf der Welt, wie Merkel und Obama und alles. Und ja, wie denkt man darüber bei FAZ selber? Kann ich Ihnen leider im Moment nicht sagen, weil Sie sind in der Literaturredaktion. Das ist für uns hier in der Redaktion nicht das richtige Buch. Wir haben noch die Sachbuchredaktion und auch die Wirtschaftsbücher oder auch politische Redaktion. Ich will aber gerade mal schauen, ob das bei uns irgendwo eventuell doch noch aufgetaucht ist. Moment. Ja, danke. Oder ob wir das halt komplett ignoriert haben. Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Mal gucken, was die Datenbank. Ich habe schon eine Idee darüber, aber sicher wisse ich es nicht. Können Sie vielleicht... Nee, also hier habe ich. Warten Sie gerade mal einen Moment mal bitte. Ja, danke. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. Birgit Röth. Ja, guten Tag, das ist Micha Kataf, die Niederländer. Ich suche jemand schon eigentlich schon seit 2 Wochen vom FAZ, Ja. die reagieren will auf das Buch von Udo Ulfkotte, Titel Gekaufte Journalisten, wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschland Massenmedien lenken. Das geht auch großenteils über die FAZ. Und ich möchte eigentlich nur wissen, ob das stimmt, was in das Buch steht von Udo Ulfkotte, nämlich, dass die FAZ ganz korrupt ist und keine Wahrheit schreibt, sondern nur alles schreibt, was ja aufgetragen wird von den mächtigen Leuten wie Merkel und Obama und Draghi. Stimmt das, was der Ulfkotte Ja, in das, das Buch sagt? ich habe das Buch jetzt nicht gelesen von Herrn Ulfkotte und ich kann Ihnen, also ich bin auch nicht befugt, Ihnen da was zu sagen. Da müssen Sie höchstens, also ja, ich weiß jetzt nicht, wen ich denen da, also wenn dann unsere Presseabteilung allerwissens, ich kann Ihnen dazu jetzt nichts sagen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht gelesen, ich weiß nicht, was er da geschrieben hat und Also, aber dann es muss am doch jemand Telefon. sein, es muss doch jemand sein bei der FAZ, der das Buch gelesen hat. Oder denkst du, dass Ja. keiner der FAZ das Buch gelesen hat? Dass Ja, nicht doch, jemand das. natürlich, also ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich habe nicht gesagt, die FAZ hat es nicht gelesen. Es gibt garantiert hier Leute. Also ich denke auch Herr Kaube, der Ressortleiter, die werden es bestimmt gelesen haben. Der ist aber leider noch nicht da, sonst hätte ich sie direkt an Herrn Kaube Herr Kaubler, weitergeleitet. sagen Sie. Kaubler. Taube. Ich weiß Taube, aber nicht. Taube, okay, das ist Ja, der ich vermute es, Redaktionsleiter, ich weiß okay. es aber nicht. Also ich bin da jetzt irgendwie nicht informiert, ob er, ich weiß nicht, welche Bücher er alles liest oder nicht. Ich gehe davon aus, dass er davon gehört hat oder auch das gelesen hat. Aber finden Sie das nicht merkwürdig, dass es ein Buch gibt von einem ehemaligen Journalisten der FAZ? Er hat 17 Jahre für die Zeitung Ja, ich weiß gearbeitet. es, ich kenne den Herrn Ulfkotte Ja, auch, genau, ja. der kommt dann mit einem Buch. Und da sollte man doch sagen, dass das ganz tüchtig rezensiert wird und dass darüber diskutiert wird. Aber ich habe den Eindruck, dass ganz das Gegenteil der Fall ist. Ich wurde abgelenkt, man ruft mich nicht zurück. Wie ist das? Ich hatte jetzt noch nicht mit Ihnen gesprochen. Mit wem haben Sie denn bisher gesprochen? Mit Frau Lienek habe ich gerade gesprochen. Ja. Mit anderen Leuten, wovon ich die Namen jetzt vergessen bin, aber die haben meine Nummer aufgeschrieben und ich sollte zurück angerufen werden. Das war schon vor 10 Tagen, ist alles nicht passiert. So, ich glaube eigentlich, dass Sie möchten einfach als Privatmensch wissen, ob das stimmt, was Herr Ulfkotte schreibt. Oder nicht als Privatmensch, was möchten Sie gerne? Ich bin ein Journalist auch. Ich schreibe für die sogenannten alternativen Medien, wie in Deutschland die deutsche Wirtschaftsnachrichten. Das kennen Sie vielleicht. Okay. Und ich möchte gerne wissen, ob die Frankfurter Allgemeine, ich meine, das ist ein ziemlich aggressives Buch, wo in die Zeitung wird wieso angeklagt. Das kann man schon sehen. Stimmt dann alles, was da in das Buch steht? Oder sagst du, das ist alles Blödsinn, der Herr Ulfkotte? Aber da, wie gesagt, hier im Sekretariat der falsche Ansprechpartner. Da bin ich gar nicht befugt, Ihnen darüber Auskunft zu geben. Ich verbinde Sie dann mal eben mit dem, ich würde sagen, vielleicht hier der Herr Rausgeber, Herr Nonnbacher. Ich frage mal eben die Frau Frenze. Einen Moment, dann Sie mal in der Leitung. Ja, danke sehr, ja. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. So, ich verbinde Sie jetzt mal mit der Frau Haas. Die kann Ihnen da nähere Auskunft geben, ja? Also ich habe jetzt nachgefragt und ich hoffe, da sind Sie an der richtigen Stelle. Einen Moment bitte, ja? Also ich gebe Ihnen schon mal die Durchwahl. Also es ist die Frau Haas, falls sie jetzt besetzt ist oder so. Ja. Und das ist die Durchwahl 1539. 1539, Frau Haas. Ja? Und wer ist das? Genau. Frau Haas, wer ist das? Der ist von einer Abteilung, Presseabteilung, oder? Das ist Herr Herausgeber, Sekretariat, Herr Stelzner. Okay, danke sehr. Ja, okay. Ja. Ja. Okay, ich verbinde Sie. Oder versuche Sie. Ja, danke. Ja. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. Haas, es hat guten Tag. Guten Tag, ist das Frau Haas, mit dem ich jetzt mit dem? Ja. Okay, ja. Guten Tag, ja. Ja, ich bin eine Journalistin aus den Niederlanden und ich versuche eigentlich seit 2 Wochen eine Reaktion zu bekommen vom FAZ über das Buch von Udo Ulfkotte, gekaufte Journalisten wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Ja, Sie kennen das Buch, der hat 17 Jahre beim FAZ gearbeitet, der Herr Ulfkotte. Ich Ja, möchte jetzt gerne klar. ganz genau wissen, stimmt das alles, was er in das Buch schreibt, dass ihr nicht die Wahrheit schreibt, sondern nur Lüge im Auftrag von der Ja. Mächtigen wie Obama? Oder spinnt der Ja. Herr Ulfkotte? Ist der ein bisschen bekloppt? Und vielleicht gehen Sie auch zum Gericht, um der Herr Ulfkotte eine Sache anzutun, weil er Ja. ihr Reputation beschädigt hat. Also wie ist das alles? Wie steht das alles? Also die Kollegin hat sie jetzt zwar an mich verwiesen, jetzt muss ich aber leider nochmal weitergeben an unsere Dame in unsere Kommunikationsabteilung, die Frau Kitter. Da würde ich sie jetzt nochmal hin verbinden. Das ist ganz gut, aber ich werde schon immer mehr erstaunt, dass dies jetzt, glaube ich, die 10. Person ist, die ich spreche. Und es gibt Ja, den mit wem haben Eindruck, Sie denn schon ins, mit wem naja, haben Sie mit denn sehr schon vielen alles Leuten, gesprochen? mit Frau Lineck und dann der Frau, der mich zu dir durchgeschaltet hat und dann zu Frau Haas, das sind Sie dann und davor noch Ja. zu verschiedenen Leuten. Also ich habe den Eindruck, als ob. Aber das ist vielleicht falsch, als ob keiner etwas darüber sagen darf oder kann. Aber vielleicht ist das nicht so. Vielleicht ist der Typ, mit dem Sie mich jetzt durchschalten werden, bereit, um etwas Inhaltliches darüber zu sagen. Ich warte das ab. Ja. Ja, okay, ganz Ja, kleinen Moment, ja? danke, ja. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. Please hold the line. We are trying to connect you. Ne quittez pas. Nous cherchons votre correspondant. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir verbinden Sie weiter. FAZ-Kipper? Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich jetzt? Mit Franziska Kipper. Sie sind jetzt in der Pressestelle gelandet. Ah, Pressestelle, das ist gut. Ja, ich versuche eigentlich, das ist das Einzige, eine Reaktion zu bekommen vom FAZ über das Buch von Udo Ulfkotte, gekaufte Journalisten wie Politiker, Geheimdienst und doch Finanzdeutschland Massenmedien lenken. Ich habe schon, glaube ich, 10 Leute gesprochen jetzt und jetzt sind Sie dran. Und Genau. ich möchte einfach ganz einfach wissen, stimmt das alles, was der Herr Ulfkotte sagt, dass die FAZ eigentlich nur Lüge aufschreibt im Auftrag der Mächtigen der Erde wie Merkel und Obama und dass das alles eigentlich eine ganz schlimme Sache ist? Oder ist der Herr Ulfkotte selber nicht ganz gut im Kopf und spinnt und wie ist das? Wie ist die Situation über diese Problematik? Also wir kommentieren das Buch von Herrn Ulfkotte gar nicht. Aber das geht über die FAZ und der Ulfkotte hat 17 Jahre beim FAZ gearbeitet. Wie dann ist das dann möglich, dass das Buch nicht kommentiert wird? Dann würde man sagen, ich meine, du bist auch, arbeitest auch in einer journalistischen Organisation, dass er dann Recht haben muss. Das würde man sagen, oder stimmt das nicht, meine Konklusion? Also wie gesagt, wir kommentieren das Buch nicht. Warum nicht? Warum Ich meine, haben nicht? Sie sich mal, weil wir es nicht tun. Ja, das habe ich schon gesagt, aber ich frage, warum tun Sie das nicht? Wir kommentieren das Buch von Dr. Udo Ulfkotte nicht. Ja, das Schauen Sie habe sich ich mal schon, an, was das ist der die noch. dritte Mal, dass Sie das hier sagen, aber da frage ich, warum? Es ist ein Buch, Und ich sage, das Sie können mich auch geht noch viermal fragen. aber Ja. ist das dann doch vielleicht der Fall, dass der Ulfkotte recht hat? Dass das der Grund ist, dass ihr nicht kommentieren will. Stimmt das oder nicht? Also wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir kommentieren das Buch nicht. Aber schauen Sie sich doch mal an, was Herr Ulfkotte sonst so veröffentlicht hat. Ja, können Sie da über etwas mehr sagen? Weil ich bin in den Niederlanden. Ich weiß nicht alles davon. Vielleicht können Sie mich helfen, um die Herr Ulfkotte in Diskredit zu bringen. Oder das sagen Sie doch, dass der Herr Ulfkotte spinnt und dass er eigentlich nicht ein guter Journalist ist. Sagen Sie das dann? Nein, das sage ich nicht. Ein Das sage bisschen, ich nicht. Ich ein frage ihn nur, bisschen, gucken. ein bisschen doch. Ein bisschen sagen Sie das doch. Nein. Was Nein, das sagen Sie sage ich dann? nicht. Das werde ich auch nicht offiziell sagen. Ich sage das gar nicht. Das haben Sie jetzt interpretiert in meine Aussage rein. Die offizielle Aussage, die ich Ihnen geben kann, ist, dass die FAZ sich nicht zu dem Buch äußert und das Buch von Herrn Dr. Ulf Kotte nicht kommentiert. Aber welchen Eindruck denken Sie, dass das in die Außenwelt macht, wenn die FAZ, wenn ich dies jetzt publiziere, dies wird alles aufgenommen natürlich auf die Tape und ich mache das jetzt publik, und welchen Eindruck denken Sie dann, dass die Leute haben werden vom FAZ, wenn sie dies hören? Ja, was denken Sie dann darüber? Ich kommentiere das nicht. Das ist, ich habe Ihnen schon gesagt, wir kommentieren das Buch von Dr. Udo Ulfkotte nicht und dabei bleiben wir auch. Ja, ich verstehe das. Ich kann das auch verstehen von Ihrer Situation aus. Aber ich finde das auch eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, eine unglaublich schlimme Sache. Und das eigentlich unterstreicht dies, die totale Zerstörung der alten Massenmedien, die jetzt so korrupt sind und so total betrügerisch und lügerisch, dass sie eigentlich nicht eins mehr kommentieren können auf ein Buch, was über sie selber geschrieben worden ist. Das ist wirklich so unglaublich. Da kann man nur einfach die Kopf gegen die Mauer, das ist die Blödsinn. Das hat im Dritten Reich hat es das nicht gegeben, diese Situation. Das kann ich, obwohl ich in Holland bin, kann ich Ihnen das schon sagen. Diese Quatsch, diese totale hysterische Wahnsinn hat es damals nicht gegeben. Aber jetzt gibt es die. Wie ist das möglich? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich Ihnen schon gesagt habe, dass wir den Vorfall bzw. das Buch nicht kommentieren werden. Ja, ich verstehe das und ich akzeptiere das natürlich auch. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt mit einer, ja, einer ganz Warnung zu schicken, dass die Organisation FAZ zum Tode aufgeschrieben ist, weil dass sie jetzt total korrupt sind und betrügerisch ist bewiesen, nach meiner Meinung. Aber vielleicht denken Sie ganz anders darüber. Und ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Mehr kann ich nicht sagen jetzt. Danke gleichfalls. Okay, tschüss.